Kapitel 39. Warum müssen wir unsere Sorgen dem Herrn übergeben? Wie wir schon gesehen haben, offenbart das sich Sorgen einen Mangel an Glauben. Wir sind geschaffen, aus Glauben zu leben. Wenn wir voller Zweifel und Unglauben leben, leben wir im Gegensatz zu dem sorgenfreien Leben, wie Gott es für uns geplant hat. Wir können nur im Glauben all das erleben, was Gott für uns in diesem Leben vorgesehen hat. Wenn du verstehen möchtest, was es bedeutet, ein Leben aus Glauben zu leben, kannst du in meinem Buch Faith, Glaube, nachlesen, in dem ich ausgiebig auf dieses Thema eingegangen bin. Sich Sorgen ist Stolz und Gott widersteht dem Stolzen. In 1. Petrus 5, 6-7 steht: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn wirft. Denn er ist besorgt für euch, Elberfelder 1985, wenn wir uns diese Schriftstelle anschauen, sehen wir, dass zwischen Vers 6 und 7 kein Punkt steht. In dieser Aussage sollte es eigentlich keine Versteilung geben. Im Original bedeutet es, demütige dich unter die mächtige Hand Gottes, indem du alle deine Sorgen auf ihn wirfst. Wenn du deine Sorgen nicht auf Gott wirfst, bedeutet es, dass du dich nicht gedemütigt hast und du im Stolz lebst. Stolz ist eine sehr gefährliche Sünde im Leben eines Christen. Stolz ist nicht leicht zu entdecken, weil er wie ein schlechter Atem ist. Jeder riecht ihn, nur du selber merkst es nicht. Wahre Demut bedeutet, uns einzugestehen, dass wir es nicht schaffen, uns um uns selber kümmern zu können, sondern dass wir Gottes Hilfe brauchen. Er kümmert sich um uns. Schau dir diesen kraftvollen Vers an, alle eure Sorge wirft auf ihn, denn er sorgt für euch, Hervorhebung durch den Autor, im Griechischen ist dieser Satz er sorgt für euch sehr schön formuliert. Es ist die einfache Beschreibung einer Tatsache, einer Handlung, die auf jeden Fall geschieht. Ergreife das, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums, schreibt klar und deutlich in die Bibel hinein, dass er sich absolut 100%ig um uns kümmert. Deshalb brauchen wir uns um nichts zu sorgen. Wenn wir uns doch sorgen, offenbaren unsere Handlungen den wahren Zustand unseres Herzens: Gott, ich glaube nicht an das, was du mir verheißen hast.